Viertes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Der Sommerabend hat sich über Stargrot herabgesenkt. Längst ist die Sonne untergegangen. Die Anhöhe, auf der sich die spitze Kuppel des Domes erhebt, liegt in bleiches Mondlicht getaucht. Das stille, flache Ufer drüben versinkt in warmer Finsternis. Über die schwimmende Brücke, welche beide Stadtteile miteinander verbindet, bewegen sich ab und zu einsame Gestalten. Sie haben es eilig, denn die Nacht im stillen Städtchen treibt sie früh in ihre Nester und in ihre Herdfeuer. Schellenklingelnd fährt ein Postwagen über die Brückenbohlen, wie über Klaviertasten. Dann ist alles wieder totenstill. Von den Wäldern draußen weht eine wohltuende Kühle herüber. Blau schimmert auf der von zwei Armen der Turitzer gebildeten Insel das Gemüsefeld des uralten, schiefnäsigen Sonderlings Konstantin Presonskisch, welcher von allen Onkel Katin genannt wird. »Mowscha! Wo bist du? Mowscha!« schallt es von der Insel herüber. Der Alte ruft den munteren Buben, seinen Pflegesohn, und so deutlich ist dieser Ruf im Haus des Propstes zu hören, dass man glauben möchte, es riefe jemand dicht unter dem Fenster, an welchem die Pröbstin sitzt. Von demselben Gemüsefeld schallt ein lautes Kinderlachen herüber. Man hört das Wasser plätschern. Nackte Kinderfüßchen laufen klatschend über die Brückenbohlen und hell auf bellt ein spielender Hund. Alles das scheint so nah, dass die Mutter Pröbstin von ihrem Platz am Fenster aufspringt und die Arme nach vorn ausstreckt. Sie meint, das laufende und lachende Kind müsse ihr gleich in den Schoß fallen. Aber als sie sich umschaut, erkennt sie die Täuschung. Sie tritt vom Fenster in das Innere des Zimmers zurück, zündet eine der auf der Kommode stehenden Kerzen an und ruft ein kleines, etwa 12-jähriges Mädchen zu sich heran. »Weißt du nicht, für Klinke, wo unser Vater Propst ist?« fragt sie. »Er spielt Dame beim Polizeichef, Mütterchen.« »Ach so, beim Polizeichef?« »Schon recht. Wir wollen ihm das Bett machen für Klinker, damit alles fertig ist, wenn er heimkommt.« Für Klinker bringt aus dem Nebenzimmer zwei Kissen in die Wohnstube, ein Betttuch und eine gelbe, wollene Steppdecke. Die Pröbstin einen weißen Piquet-Schlafrock und ein großes, rotseidenes Tuch. Das Bett wird dem Propst auf dem großen, ziemlich harten Sofa aus Masernbirkenholz gemacht. Zu Häupten wird die Decke zurückgeschlagen, der weiße Schlafrock über den Lehnstuhl zu Füßen des Bettes ausgebreitet und auf den Schlafrock das Seidentuch gelegt. So wie alles gemacht ist, schiebt die Pröbstin mit viel Klinker einen ovalen Tisch auf massivem Fuße, ebenfalls aus Masernholz, neben das Kopfende des Bettes und stellt eine Kerze, ein Glas Wasser, ein Tellerchen mit gestoßenem Zucker und eine Glocke darauf. Alle diese Vorbereitungen und die Genauigkeit, mit der sie vorgenommen werden, zeugen von der großen Aufmerksamkeit, mit der die Pröbstin allen Gewohnheiten ihres Gatten entgegenkommt. Erst, als sie alles gewohnheitsmäßig geordnet hat, beruhigt sie sich wieder, löscht die Kerze aus und setzt sich an ihr einsames Fenster, um auf den Gatten zu warten. Wer sie hätte sehen können, würde eine gewisse Unruhe in dieser Erwartung bemerkt haben, welche ihre guten Gründe hatte. Der Barroso, der seit langem schon unfroh schien, war heute den ganzen Tag mürrisch gewesen, und das beunruhigte seine treue Gefährtin. Er war auch sehr müde, denn er hatte heute auf die Felder der Vorstadtbewohner hinausgemusst, um einen Bittgottesdienst anlässlich der andauernden Trockenheit abzuhalten. Nach dem Essen hatte er sich etwas niedergelegt und war dann spazieren gegangen. Später hatte er den Polizeichef aufgesucht und war bei ihm sitzen geblieben. Die kleine Pröbstin wartete erst eine halbe Stunde und dann noch eine ganze, aber er kam nicht. Tiefe Stille herrschte überall. Plötzlich klingt es von der Hügelseite rüber wie Gesang. Die Pröbstin horcht auf. Es ist der Diakon Abchiller. Sie kennt diese angenehme, tiefe Stimme gut. Er steigt den Patavinberg herab und singt. Es ruht die Welt im Frieden, der lauen Frühlingsnacht. Längs haben alle müden die Augen zugemacht. Der Diakon ist unten angekommen, geht über die Brücke und singt weiter. Er klopft mit seinem Stecken, Kapitän, an mein Tor, und ich in jedem Schrecken, vor aus dem Traum empor. Die Pröbstin hört dem Gesang des Abhiller mit Vergnügen zu. Sie hat den Mann gern, weil er ihren Gatten so liebt, und sie mag auch seinen Gesang. In Träumerei versinkend merkt sie gar nicht, wie der Diakon die Brücke hinter sich lässt und immer näher und näher kommt. Als endlich dicht vor ihrem Fensterlein steht, donnert er plötzlich mit schauerlichem Pathos. Wer, frag ich, ist der Kühne, der da zu klopfen wagt? Die aus ihren Träumen aufgeschreckte Pröbstin schreit leise auf und eilt in das Innere des Zimmers zurück. Als der Diakon ihren Schreckensruf hört, unterbricht er sofort seinen Gesang. Er schlaft doch nicht, Natalia Nikolajewna, fragt er, packt dabei mit beiden Händen das Fensterbrett und schwingt sich auf das Gesimse. Wir haben Frieden, ruft er. Was? Fragt die Pröbstin. Friede, antwortet der Diakon. Friede! Abhiller fährt mit der Hand durch die Luft und fügt hinzu. Der Vater Probst hat ein Ende gemacht. Was redest du da? Was für ein Ende? Fragt die Pröbstin erregt. Schluss! Der Streit mit mir hat ein Ende. Von nun an herrscht Frieden und Wohlgefallen. Denn wie vielten haben wir heute? Den 4. Juni. Notiert's euch. Am 4. Juni Frieden und Wohlgefallen. Denn Friede soll mit allen sein. Der Lehrer Warnavka kriegt's jetzt aber zu spüren. Was hast du? Nach Branntwein riechst du nicht. Und schwindelst doch? Ich schwindeln? Ihr sollt bald sehen, wie ich schwindel. Heute ist der 4. Juni, der Tag des heiligen Methodius von Pisnus. Notiert euch das, denn mit diesen Tagen geht es los. Der Diakon richtet sich auf den Ellbogen noch höher auf und flüstert sich fast bis zum Gürtel ins Fenster hineinschiebend. Ihr wisst wohl gar nicht, was der Lehrer Nafka getan hat. Nein, Freundchen, ich hab nichts gehört. Was hat der du nicht gut denn getan? Er hat ein Entsetzliches. Er hat einen Menschen im Topf gekocht. Diakon, du lügst, ruft die Pröbstin. Nein, er hat ihn gekocht. Ganz gewiss, du lügst. Ein Mensch hat doch in einem Kochtopf nicht Platz. Er hat ihn im Aschenkasten gekocht, fuhr der Diakon unbekümmert fort. Und obgleich ihm diese gräuliche Tat vom Polizeichef und vom Arzt gestattet war, wird er doch dafür meinen Händen ausgeliefert. Diakon, du lügst. Das sind alles Lügen. Nein, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Nicht eine Silbe ist gelogen, erwiderte der Diakon mit heftigem Kopfschütteln und die Worte wirbelten noch schneller von seinen Lippen. Nafka hat tatsächlich einen Menschen mit Genehmigung der Obrigkeit, das heißt des Arztes und des Polizeichefs gekocht. Es war eine Wasserleiche, aber dieser Gekochte quälst ihn und seine Mutter, die Frau Hostienbäckerin, aufs Grausamste. Und ich habe das alles in Erfahrung gebracht und beim Polizeichef, dem Vater Probst, erzählt. Und der Vater Probst hat dem Herrn Polizeichef dafür ein tüchtiges Capvaché, heißt es französisch, gemacht. Der Polizeichef hat gesagt, ich will, sagt er, Soldaten holen und der Sache ein Ende machen. Ich aber fügte hinzu, und du nur deine Soldaten. Ich bin selber Soldat und von morgen ab, euer Hochwürden, ehrenwerteste Frau, Pröbstin Natalia Nikolajewna, werden ihr sehen, wie der Diakon Abhiller den Lehrer Warnavka strafen wird. Ihn, den Gotteslästerer, der die Lebenden irren macht und die Toten mordet. Jawohl, heute ist der 4. Juni, der Gedächtnistag des heiligen Methodius von Pisnus. Ihr solltet euch das notieren. Hier wurde der Redestrom des Diakons Abhiller plötzlich unterbrochen, denn aus der Ferne vom Hügel ließ sich ein Husten vernehmen, das nur vom Vater Probst kommen konnte. Hallo, da kommt der Probst, Savelisch, ruft Abhiller, springt vom Gesims auf die Erde und geht seines Weges. Die Pröbstin erhebt sich, zündet zwei Kerzen an und blickt bei ihrem Scheine den eintretenden Gatten scharf an. Der Probst küsst die Frau leise auf die Stirn, nimmt die Kutte ab zieht den weißen Schlafrock über, bindet das rote Seidentuch um den Hals und setzt sich ans Fenster. Die Pröbstin hat alles vergessen, was hier eben noch der Diakon vorgeredet, und fragt den Gatten gar nicht danach. Sie geleitet ihn in das kleine längliche Nebenzimmer, das sie als Schlafzimmer dient und wo sie jetzt den Abendimbiss für den Vater Savellisch bereitgestellt hat. Vater Savellisch setzt sich an den kleinen Tisch, verzehrt die zwei weichgekochten Eier, spricht sein Dankesgebet und wendet sich dann seiner Frau zu, um ihr gute Nacht zu sagen. Die Pröbstin selbst isst abends nie etwas. Sie sitzt ihrem Gatten gegenüber und leistet ihm allerhand kleine Dienste, indem sie ihm bald etwas reicht, bald etwas vorträgt. Dann erheben sich beide, beten vor dem heiligen Bild und beginnen unmittelbar darauf, sich gegenseitig zu bekreuzigen. Diesen Abendsegen erteilen sie einander immer zu gleicher Zeit und mit solcher Gewandtheit und Geschwindigkeit, dass man sich nur wundern kann, wie ihre hin- und herwirbelnden Hände kein einziges Mal gegeneinander stoßen oder aneinander hängen bleiben. Hierauf wechseln die Gatten den Abschiedskuss, wobei der Propst seine kleine Frau die Stirne, sie ihm aber das Herz küsst. Dann trennen sie sich. Der Propst geht in sein Wohnzimmer, um sich niederzulegen. Aber heute konnte der Alte keine Ruhe finden. Schon war eine Stunde vergangen und immer noch ging er auf und ab in seinem weißen Piquet-Schlafrock mit dem roten Seidentuch um den Hals. Endlich trat er an einen kleinen roten Schrank, der auf einer hohen Kommode mit abgezogener Platte stand. Aus diesem Schränkchen nahm er einen dicken, blauen Demikoton mit gelben Juchtenrücken gebundenes Exemplar des Kalenders des Eugenius, legte das Buch auf den ovalen Tisch, der vor seinem Bette stand, zündete zwei Sparkerzen an und horchte auf. Es schien, als ob seine Frau noch nicht schliefe. So war es auch. »Willst du noch lesen?« fragte in diesem Augenblick aus dem Nebenzimmer die sanfte, besorgte Stimme der Pröbstin. »Ja, liebe Natascha, ich will noch ein wenig lesen«, antwortete Vater Tabroso. »Du aber tu mir den Gefallen und schlafe.« »Gewiss werde ich schlafen, gewiss, mein Lieber«, erwiderte die Pröbstin. »Ja, ich bitte dich, schlafe.« Und mit diesen Worten setzte der Propst eine große silberne Brille auf seine stolze römische Nase und begann langsam in seinem blauen Buch zu blättern. Er las nicht, sondern blätterte nur, und dabei interessierte ihn nicht das, was im Buch gedruckt stand, sondern die von seiner eigenen Hand beschriebenen Einschaltblätter. Diese Notizen waren zu verschiedenen Zeiten gemacht und weckten in dem alten Priester eine ganze Welt von Erinnerungen, zu denen er hin und wieder gern zurückkehrte. Da wir nun zwischen dem Propst Savellisch und seine Vergangenheit geraten sind, wollen wir auch still und ehrfürchtig dem leisen Flüstern der greisen Lippen lauschen, das durch die dumpfe Stille der Mitternacht dringt. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.